Schlange zum Opfer erkoren, barmherzige Götter. Schon nahet sie sich, schon nahet sie sich. Ach, rettet mich, ach, rettet, rettet, schützet mich. Ach, schützet, schützet, rettet, rettet, rettet, schützet. Amen. bin ich? Ist's Fantasie, dass ich noch lebe? Oder hat eine höhere Macht mich gerettet? Wie? Die Schlange tot? Was höre ich? Wo bin ich? Welch unbekannter Ort? Da, eine merkwürdige Figur nähert sich.